Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Bönstadt. So, liebe Freunde der KSG, es ist mal wieder soweit. Podcast-Zeit in unserem Häusi. Neben mir heute mal nicht der Lange, heute der Jens. Grüß dich, guten Abend. Servus, Micha. Mal wieder sitzt du hier in alter Frische und ich leicht verschwitzt nach dem Training. Ich hoffe, du hältst es trotzdem aus. Ich sitze irgendwie immer hier, komischerweise. Ich brauche auch Pause. Ja, du sitzt auch hier, wenn, glaube ich, sonst keiner hier ist. Ja, alleine. Und dann haben wir auch einen neuen Gast, den wir noch nie im Podcast hatten. Das ist ein Spieler, der, jetzt könnt ihr mal raten, das dritte Jahr schon hier bei der KSG ist, der Teil der Flügelzange war und das ist auch der Grund, warum wir ihn eingeladen haben, er ist der Organisator der KSG-Abschlussfahrten. René, grüß dich, schön, dass du heute da bist. Gute Jens, gute Micha, gute KSG, freut mich. Servus René, und ich würde sagen, ich fange mal an mit einer Pulitzer-Preis-verdächtigen Überleitung. Auf los, das müssen wir auch ausschneiden. Nee, es wird halt geschnitten. Wird geschnitten. Aber es ist eine gute Überleitung. Auf los. Seppel Super 7. René, bist du bereit? So bereit, wie man sein kann. Los geht's. Abschlussfahrt Düsseldorf oder Aschaffenburg? Düsseldorf. Eigentor oder Doppelpack? Eigentor. Sportfreunde Oberau oder KSG Bönstadt? KSG Bönstadt. Sebastian oder Lange? Lange. Ecke links oder Ecke von rechts? Ecke von rechts. Außenverteidiger oder offensives Mittelfeld? Offensives Mittelfeld. Anstoß Sonntag 15 Uhr oder Freitag 20 Uhr? Freitag 20 Uhr. Nordwestkurve oder Logenplatz? Nordwestkurve. Und damit beenden wir hier den Podcast, weil die Antwort definitiv falsch war. Aber René, trotzdem schön, dass du da bist. Prima, da haben wir doch die ein oder andere Info erfahren. Da kann sich jetzt jeder sein Bild von machen. Jens, nach Kategorie 1 folgt bekanntlicherweise Kategorie 2. Und für die wird es höchste Zeit, denn ihr zwei habt ja hier lange trainiert. Und Kategorie 2 bedeutet bei uns Loscher Beer Tasting. Was haben wir denn heute? Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich hab dem natürlich unserem Gast, dem René, die Wahl gelassen, was er aus Jonas Bierkühlschrank wählt. Und er hat sich entschieden für Loscher Münchsteinacher Hell. Ich würde sagen, Prost, wir probieren es. Und dann Prost. Kommt ein kurzes Feedback aus der Runde, wie uns dieses aus Wasser, Gerstenmalz und Hopfen bestehende Kaltgetränk so schmeckt. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl. So, für meinen Geschmack klassisches Helles mit mildem Charakter steht hinten drauf. Ist es auch, mir schmeckt's. Und vielleicht schon mal als kleine Werbung, das wird natürlich auch an Kerb frisch gezapft. Da schmeckt es natürlich noch besser. Also für mich überzeugt von jeher die traditionelle Rezeptur, die eingebraut ist, das klassische Helle mit seinem milden Charakter. Also das ist, was mir jetzt spontan in den Sinn kam, ja. Ich finde, seit 1881 schmeckt man in jedem Schluck. Ist nicht das Erste, was ich hier trinke, war bewusst gewählt. Also kann ich eindeutig empfehlen. Es scheint mir sogar nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516 zu sein, wenn mich der Geschmack nicht ganz täuscht. Mehr Marketing geht nicht für heute. Jetzt hast du schon bereut, hier runtergelaufen zu sein, ja. Ja. Aber ganz wichtig ist auch, dass es in der Brauerei abgefüllt wurde. Brauereiabfüllung. Also wo die anderen Biere abgefüllt werden, aber das in der Brauerei. Das ist schon mal ein Markenzeichen. Es scheint mir so, dass es um die 40 Kalorien haben müsste auf 100 Milliliter. Dann aber alles in allem bin ich damit leicht zufrieden. Wieder deutlich mehr als der Äpple. Ja. Aber es schmeckt in der Tat. Oder ist die Hauptsache? Das passt. Ich glaube, das Tasting ist für den Moment auch abgeschlossen. Mehr fällt mir dazu wahrhaftig nicht ein. Ciao, Aule, störst nicht. Ja. Dann geht's weiter zur nächsten Kategorie. Behind the Scenes. So, René, nachdem wir die Formalien dann letztendlich auch abhaken konnten, es geht um die Abschlussfahrt. Ich lasse mal Revue passieren, was du bereits hier mit auf die Beine gestellt hast. Wir hatten vor 2 Jahren letztendlich Marburg, unvergessen natürlich auch, und im vergangenen Jahr, beziehungsweise in diesem Sommer, Aschaffenburg. Und eine Sache fällt mir ein, die hatten beide Abschlussfahrten gemeinsam. Jens, du warst nicht dabei. Warum eigentlich? Das ist eine ganz hervorragende Frage. Ich hätte jetzt gefragt, was bringt mir die KSG-Abschlussfahrt? Warum muss ich nächstes Jahr unbedingt dabei sein? Wo geht's hin? Ja, es hat sich irgendwie nie angeboten. Ja. Ich gehörte ja auch nie so zu dem Spielermaterial, sagt man, glaube ich, was regelmäßig gespielt hat und dann sich für die Abschlussfahrt auch bewirbt. Wobei, da sind noch einige dabei. Denen geht's ähnlich. Ja. Ich kann was Gutes einbringen oder einen kleinen Insider, den wir haben. Wir haben nämlich tatsächlich eine Person bei der Abschlussfahrt dabei, die jetzt 2-mal dabei war und genauso viele Trainingseinheiten bei der KSG absolviert hat. Also mit zwei Trainingseinheiten hat er zweimal die Abschlussfahrt geschafft. Also Kipper, da kannst du mit einer Trainingseinheit bist du bin dabei bei der nächsten. Ja, dabei, ja. Bock hast. Das ist so die Mindestquote, ne? Die sehen wir schon als erfüllt. Einmal muss man da gewesen sein, ja. Also dann wird das, je nachdem, was du jetzt als Ziel verraten würdest, René, dann glaube ich, komme ich auch einmal dienstags zum Training. Einmal. Ist natürlich, also die Gerüchteküche brodelt natürlich. KSG International wird immer mal wieder erwähnt, aber bisher war ich natürlich sehr. Nicht nur im Punkto Abschlussfahrt, ja. Bisher war ich natürlich sehr gewissenhaft. Als Abschlussfahrtplaner habe ich immer Zugziele gewählt, weil ich wusste, die ganzen Suffköpfe am nächsten Tag, ich kann keinen hinter Steuer lassen, will selber auch nicht. Da waren immer Zugfahrten natürlich sehr verlockend. Jetzt mit so einer großen Gruppe, natürlich muss man vielleicht mal. Wir haben schon mal jetzt mit Bayern das Bundesland verlassen, aber vielleicht nochmal ein anderes Bundesland ansteuern. Vielleicht finden sich doch so ein paar Fahrer. Und ob wir vielleicht, vorhin wurde mal was, Düsseldorf geht immer, aber wir sind auch noch in der Findungsphase. Also da ist natürlich auch gerne nochmal Hörer, Leserbriefe, Inspiration gerne gefragt. Wer vielleicht auch was werben will, 1,60 könnte hier natürlich auch was werben. Oder vielleicht liegt auch schon was vor. Werbung nicht, aber es ist ganz richtig. Wir haben den ersten Leserbrief bekommen. Oh! Ja. Ja, wir haben tatsächlich den ersten Leserbrief bekommen und ich weiß gar nicht, ob das Leserbrief heißt oder ob das eher schon ein Liebesbrief ist. Ich würde es aber einfach mal vorlesen, was uns da erreicht hat. Und zwar ist es eine Nachricht von Fixi Hartmann aus Petterweil. Und sie schreibt uns, hallo ihr drei, toller, kurzweiliger Vortrag, ich höre euch immer auf dem Weg zur Uni. Besonders gerne höre ich den Basti, und Zwinkersmiley. Melde ich mal, 0170 und dann geht die Nummer weiter. Die lesen wir natürlich, weil wir ein seriöser Podcast sind, hier nicht vor. Liebe Grüße, Fixi. Fixi, vielen Dank für deinen Beitrag und deine Nachricht. Wir leiten die Grüße natürlich an unseren Basti, wie sie ihn hier nennt, gerne weiter, der heute nicht da ist. Und lieber Basti, sie hat auch ein Foto dazu geschickt. Im Tinder-Jargon würde man sagen, recht wischbar. Ja? Aber das sollst dann du entscheiden und wir leiten es gerne an dich weiter und freuen uns dann im nächsten Podcast davon zu hören, wie es dann gelaufen ist. Oder um die Gerüchteküche weiter anzuheizen natürlich, ist er lange heute nicht da. Ja. Nachdem der Brief reinkam. Ach, ja. Also vielleicht kann ich Lange diesmal nächstes Mal nächste auch direkt berichten. Ja. Oh. Das sollte man mal als Gast einladen. Ja, ja, aber sympathisch formuliert, finde ich, alles in allem. Also wo kann man drauf aufbauen. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Also, ja. Aber ich glaube, vielleicht auch jemand, der dann wieder Gast der Abschlussfahrt sein würde. Ne? Also da kann man sich auch mit Leserbriefen drauf bewerben. Lange oder Fixi? Ja, sowohl als auch, ne? Also vielleicht. Wer weiß, wohin der Abend führt. Ja. Und wer nächster noch mit dabei ist, dann. Ja. Ich finde, Lang und Hart wäre auch eine schöne Kombi, Namenskombi. Hart mal lange. Jetzt haben wir fast verheiratet, den Abend, Basti. Ja, ich finde Basti süß. So schnell geht's manchmal, ja. Basti Fixi kannst du auch. Das auch. Ja, also rhetorisch eloquent, das ist der KSG-Podcast. Ich glaube, wir fassen es mal ganz gut zusammen an der Stelle. Wir driften tatsächlich ein bisschen ab von dem Ursprungsthema an der Tatsache. Wir müssen dann Jens mal wieder unterm Tisch hochholen. René, du sagst es schon. Der braucht mal einen Schluck Helles, glaube ich. Ich glaube auch. Runde noch hier, durch. Ja. René, was ist denn aus deiner Perspektive die größte Herausforderung bei der Organisation einer Abschlussfahrt? Natürlich die als Organisator grob die Verantwortung für diese Truppe zu übernehmen. Ich natürlich schon Pflegefälle. Den Hut will ich nicht aufsetzen. Ja, ich hatte natürlich gewissenhaft, wie ich bin, halt, immer ein paar Pflegefälle mit aufgenommen. So einer, der sitzt hier gerade nicht am Tisch, aber ist hier sonst mit dabei, den muss man natürlich immer bedenken. So ein anderer K.O., der ist mit so Badeschlappen mit auf die Bank gegangen und jetzt haben wir Neuzugänge, wo ich langsam weiß. Ich muss mal unterbrechen. Hast du unterschrieben, dass du keine Namen nennen darfst oder ist es so schlimm, dass man sie lieber nicht nennt? Es reicht mir, wenn ich den Leuten ins Gewissen rede, die schon wissen, die ich meine. Okay. Wenn du mitkommst, wirst du ja auch Bescheid. Ja. Ich bin da mit so einem jetzt berühmten Anwalt Joachim Gerner gerade im Austausch, dass der vielleicht so eine Klausel macht, dass ich aus der ganzen Verantwortung rauskomme, aber trotzdem die Organisation übernehmen kann. Also da sichere ich mich ab, um jetzt einfach eine Nummer größer zu denken mit dem Zuwachs. Aber wir lassen dich hier nicht ganz raus. Also ich lasse dich nicht raus als Abschlussfahrtneuling, ohne mal eine Skandalgeschichte gehört zu haben. Von Mitnahmen. Mitnahmen. Also ich habe natürlich jetzt, dann werde ich natürlich prekär. Oder mit Position vielleicht. Ich kann nur erwähnen, so eine Kleinigkeit, das extra aus dem Vorstand kann ich nur sagen, ist jemand so gönnerhaft, hat sich ein Zimmer gegönnt, mit das bezahlt, aber dann hat er so viel auf einmal sich auch gegönnt zu trinken, dass er gar nicht sein Zimmer aufgesucht hat, sondern direkt die erste Heimfahrt noch nachts mit dem Fahrrock genutzt hat, um heimzukommen. Also da kann jeder überlegen, wer es aus dem Vorstand sein könnte, aber das ist so ein kleiner Marburg-Einblick. Spannend, auf jeden Fall. Also ich überlege es mir, eine Trainingsleiter brauche ich, aber das Ziel muss feststehen, René. Für mich. Hast du denn Anregungen? Was würde dich denn reizen? Wie ich dich ins Training gelockt bekomme? Also Düsseldorf tut es nicht. Ja. Du hast ja gesagt, Düsseldorf geht immer, Düsseldorf macht auch jeder, also wir brauchen was Neues. Ja. Zug oder Auto? Ich bin ganz bei dir in deinen Überlegungen, das mit dem Zug zu machen, weil du musst die Opfer finden, die Auto fahren. Und das ist bei der Truppe, die da auf dem Weg ist, sicherlich schwer. Also ich finde auch, der Zug ist, glaube ich, kein schlechtes Verkehrsmittel. Der fährt ja sogar ins Ausland im Zweifel. Aber das eigene Bundesland zu verlassen, ich glaube, das ist mit der Truppe schon Herausforderung genug. Und was mich jetzt interessiert, wir nehmen zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir hier gemeinsam sitzen, auf in einer Lage, wo es sportlich kaum besser laufen könnte. Jetzt kennen wir den Veröffentlichungszeitraum. Für eine der Mannschaften. Aber. Für eine der Mannschaften zumindest. Jetzt gucken wir mal optimistisch in die Zukunft. In der Bundesliga würde ich jetzt sagen, das interessiert uns alles nicht. Wir leben im Hier und Jetzt. Wir schauen von Spieltag zu Spieltag. Ich sage jetzt aber rein hypothetisch, mal angenommen. Man steigt auf. Muss man da als Abschlussfahrt-Experte nicht in irgendeiner Form sagen, man setzt besonders einen drauf. Nur gesetzt den Fall mal. Ich mache es gar nicht jetzt vom Aufstieg abhängig oder den Platz, sondern eher, wie verhalten sich weiter die Rüpel im Training? So, wie viel kommt in die Mannschaftskasse einfach rein? Haben wir für jeden das Flugticket? Ich glaube, die ist voll. Haben wir das Flugticket in der Hinrunde schon gebucht, dass wir auch international gehen können? Dann davon hängt es eher ab, wie die weiter hier sich die gelben Karten einfangen, die Elfmeter verursachen, da ist einiges möglich, wenn das so weitergeht wie bisher. Also würde ich sagen, meckernd die Siege einfahren, ja. So ist es. Und gerne mal ein bisschen später zum Treffpunkt kommen. So ist es. Der Anzug ist auch jetzt nicht obligatorisch. Das könnt ihr euch... Oder haben wir den Schienbeinschoner vergessen vielleicht bei der Gelegenheit, ja. Also für mich hört sich das auf jeden Fall nach dem Plan an. Ja. Und wenn es mit dem Pass losgeht, dann bin ich sehr gespannt, was deine erste Wahl sein wird. Wobei, das wäre ja auch außereuropäisch, der Pass. Oh. Jetzt hast du ihn fast aufgemacht. Ganz weit. Jetzt willst du doch der KSG-Community etwas mit auf den Weg geben, wo du sagst, das wäre ein Ziel, da wärst du dabei, da wüsstest du auch den einen oder anderen Mitstreiter aus dem Verein würdest du finden, der sich dem Ganzen anschließt, jetzt auch unabhängig vom Fußballbetrieb, sondern auch vielleicht die ein oder andere Vereinsikone, die sagt, das kriegen wir gestemmt. Also ich glaube, dass... wenn die Mannschaft aufsteigt, ist auf jeden Fall mal eine, sicherlich nicht weite und vielleicht auch nicht als Abschlussfahrt angedachte Reise Ab geben sollte. Ja. Nein, zur Roscher Brauerei. Ja, also das sollte man auf jeden Fall mal dann ins Auge fassen. Mhm. Vielleicht kann man da dann auch zumindest mal einen Teil der Aufstiegsfeier vollbringen. Aber bevor wir über das Feiern reden, glaube ich, sollten wir erstmal die restlichen Saisonverlauf abwarten. Aber ihr habt natürlich völlig recht, im Moment sieht es tatsächlich ganz gut aus. Und sogar der eher zurückhaltende Katze hat formuliert, dass es wohl Richtung weniger gehen wird, könnte, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall. Ja. Ich kann auch noch einen kleinen Einblick zu Katze geben. So, er hat sich bisher auch noch nie eine unserer Abschlussfahrten angeschlossen und ist auch der festen Überzeugung, das weiterhin nicht zu tun. Aber er hat sich zumindest dazu herabgelassen, nach Assenheim zum Bahnhof zu kommen. Also da gab es schon mal den ersten... Kleinen Treffen. Gibt es Kassen an der Jugendherberge? Vielleicht könnte man das vielleicht so machen. Abschlussfahrt in Assen. Also wenn ich mitfahre, dass dann noch die Katze mitfährt. Das so als... Callen wir hier mal aus und werden nochmal das mitnehmen in die nächste Folge vielleicht. Könnt ihr updaten, wenn wir ihn mal fragen. Also Katze, solltest du nicht mitfahren wollen, für 1,60 kannst du im Podcast offiziell widersprechen. Das ist jetzt mal eine Ansage an der Stelle, ja. Und die Frage ist auch, animiert es ihn oder schreckt es ihn noch mehr ab? Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ja. Vielleicht gibt es ja auch einen neuen Liebesbrief, ne? Ja. Wer weiß, ja. 16 Euro eingezahlt. Gut, also es bleibt spannend, der sportliche Verlauf. Ne? Wir haben gerade eine Euphoriewelle, ob es letztendlich dafür reicht, werden wir am Ende der Saison sehen. Ich glaube, unabhängig davon wird es eine Abschlussfahrt geben. Ich höre ein bisschen heraus, ne? Es wird vielleicht auch wieder eine ganz nette Zugreise sein. Ich glaube, das hat auch immer der Stimme gut getan. Es tut auch der Rückreise gut am Folgetag. Wir werden viele neue Gesichter mitnehmen im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben ein weitestgehend neues Team auch. Natürlich auch weiterhin mit den altbekannten Gesichtern. Ich glaube, das bringt eine neue Dynamik rein und da werden wir unseren Stempel aufdrücken, wo es auch immer hingeht. Wir haben doch auch einen Zugführer. Vielleicht könnten wir auch mal über den Sonderzug nachdenken. Das, ja, bisher war er immer sehr, sehr zurückhaltend gewesen, hat sich auch immer ordentlich benommen in den Zügen, wie man den eigentlich gar nicht kennt. Aber vielleicht mit so euphorisierten möglichen Aufstieg ist er vielleicht auch mal eskalativ unterwegs. Also ich glaube, es sind viele Ausblicke, viele indirekte Ansprachen hier drin gewesen. Mit Blick auf die Uhr, Jens René, würde ich sagen, danke für eure Zeit. Wir sind sehr gespannt rund um das Thema Abschlussfahrt, wie es weitergeht. Vielleicht können wir in der zweiten Saisonhälfte nochmal einen Ausblick geben, wenn sie es konkretisiert und auch nochmal hier verwerben. Und ich finde, wir könnten vereinbaren, vielleicht gibt es ja eine Sonderepisode, die live auf der Abschlussfahrt aufgezeichnet wird. Mit der Gefahr hin, dass sie 48 Gäste hat und 33 Minuten geht. Aber ich glaube, es wäre es wert. Ja, müssten wir vielleicht auch einen Vlog draus machen dann. Bitte nicht. Wenn ich ihn filmen kann, selbst ich drauf bin, ja. Dann wäre es in Ordnung für mich. Also, liebe KSG-Freunde, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Danke, René, vor allem. Hat Spaß gemacht. Danke, René, dass du heute dabei sein zu dürfen. Schönen Abend in die Runde und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Kreisliga und Kaviar. Großer Fußball im kleinen Rahmen. Der Fußball-Podcast der KSG Bönstadt.